Hallo, hallo, hallo, hallo. Kannst du mich hören? Ich muss durch den Monsun gehen. Letzte Aktion. La la la. Ich bin so verzweifelt. Klingt das geil? Das ist voll witzig. Du kannst auch mal eine Solo machen, dass du dich nur selbst hörst. Dann ist das, dann kannst du. Ich könnte mir jetzt auch was erzählen. Ja, mach mal. nein. Bum. connecte mich mit den anderen. Ich will die anderen hören. Ich will sie hören. Hey, where could Connie? Bisschen kiffen? We'll be right back. Thank you. Thank you.